Kundgabe 6097. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.11.1954. Erhöhte Tätigkeit im Weinberg des Herrn geboten. Mit erhöhter Kraft gilt es nun, tätig zu sein im Weinberg des Herrn. Denn die Zeit ist nur noch kurz, bis zum Ende. Ihr, die ihr wisset um den Heilsplan Gottes von Ewigkeit, die ihr fähig seid, eure Mitmenschen davon in Kenntnis zu setzen. Ihr solltet keine Gelegenheit versäumen, wo ihr euer Wissen weitergeben könnet an eure Mitmenschen. Ihr solltet ihnen vorstellen, dass sie nicht nur ihres Erdenlebens willen auf dieser Erde wandeln, dass ein Anlass und Zweck unleugbar ist. Erkläret ihnen, warum und zu welchem Zweck sie auf Erden weilen. Und machet ihnen begreiflich, dass sie allein in der Umgestaltung des Wesens zur Liebe diesen Zweck sehen müssen, dass sie aber auch alles getan haben, so sie sich zur Liebe gestalten. Ohne Liebe aber verloren gehen für ewige Zeiten. Sie werden euch nicht glauben, sie werden euch vielleicht nur unwillig anhören, aber sie werden doch zuweilen nachdenken und vielleicht auch zur Erkenntnis kommen. Darum soll jede Gelegenheit genützt werden, weil euch nur eine kurze Zeit bleibt bis zum Ende. Nur der Sehende kann den Blinden führen. Nur der Wissende kann den Unwissenden belehren. Ihr gehört zu den Wissenden, und ihr sollet darum euer Wissen übertragen auf eure Mitmenschen, wenngleich diese es nur bei gutem Willen anerkennen werden und auch nicht eher dafür Verständnis haben werden, bis sie ernstlich nach der Wahrheit trachten. Für euch wird es zwar mehr verschlossene als offene Türen geben. Nicht viele werden euch anhören, denn auch dieses ist ein Zeichen des Endes, dass ihr euch werdet ganz abseits stehen fühlen, dass man euch nicht als klug und weise anerkennt, sondern als Phantasten und Schwärmer hinstellt, deren Worte nicht ernst zu nehmen sind. Denn das Licht wird als Finsternis, die Finsternis dagegen als Licht gelten. Der Blinde wird führen wollen, und wer seiner Führung folgt, wird mit dem Führer in den Abgrund stürzen. Doch lasset euch nicht beirren, denn die nun folgende Zeit wird allzu deutlich die Finsternis verraten. Und wenige Menschen nur werden sich den Lichtträgern zugesellen, um von ihnen mit Licht versorgt zu werden. Strahlet euer Licht aus in die Dunkelheit. Denn es soll noch Einzelnen als Wegweiser dienen, die nach Licht verlangen und die zu euch stoßen werden, um nun auch fortan mitzuhelfen. Seid emsig tätig, denn jede Seele, die durch euch zum Licht gelangt, wird es euch danken ewiglich. Amen.